der Stadt herein. Man tut sich was in Trottenheim. Nette junge Leute kommen raus und gehen heute zur Disco aus. Stehen sie dann im Neonlicht, jeder mit seinem anderen Gesicht. Whisky in der Hand, bietet ans Firlefanz. Schätzchen zu, sie zu dem nächsten Tanz. Ich will kein Disco-Boy sein, zerstör dir lieber deinen heiligen Schein. Ich will kein Disco-Boy sein, zerstör dir lieber deinen heiligen Schein. Hey Disco-Star, du Milchgesicht, verreck dir bloß dein Arschlein nicht und zerstör dir auch dein Image nicht. Denk los hier morgen an die Backstage-Schicht. Ich will kein Disco-Boy sein, zerstör dir lieber deinen heiligen Schein. Ich will kein Disco-Boy sein, zerstör dir lieber deinen heiligen Schein. Dann die Muse aus, gehen unsere Kinderchen artig nach Haus und sie ziehen sich vor dem Spieglein aus. Mami sorgt dann für den lieben Klaus. Ich will kein Disco-Boy sein, zerstör dir lieber deinen heiligen Schein. Ich will kein Disco-Boy sein, zerstör dir lieber deinen heiligen Schein. Ey Mann, geh mir aus dem Weg mit deinem netten und süßen Gespräch. Denn ich weiß, woran ich glaub. Die schönen Leute geben ich heute Urlaub. I don't wanna be nice, boy. I wanna be the best.